欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果，德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Schau mal, Julia. Hier in der Zeitung ist eine interessante Stellenanzeige. Oh, worum geht es? Ich suche nämlich dringend einen Nebenjob. Das Stadtmuseum sucht jemanden, der Führungen für Touristen macht. Das klingt spannend. Welche Voraussetzungen muss man erfüllen? Man braucht sehr gute Englischkenntnisse und muss zeitlich flexibel sein. Das passt perfekt. Ich möchte nämlich arbeiten, während ich studiere. Wird auch etwas über den Stundenlohn gesagt? Ja, der Lohn ist ziemlich fair. Du solltest dich sofort bewerben. Stimmt. Ich werde heute Abend meine Unterlagen aktualisieren und ein Anschreiben verfassen. Vergiss nicht, dein Zeugnis beizulegen, da du schon Erfahrung in Tourismus hast. Danke für den Tipp, Stefan. Ich hoffe, es klappt. 这段对话非常实用，我们来看看细节。首先 ，Stefan 提到他在报纸上看到一个有趣的 Stellenanzeige， 也就是证人广告。 Julia 很有兴趣，由于他赶快想找一个 Nebenjob， 也就是兼职打工。 接着 ，Stefan 介绍了工作内容，说博物馆在找一个人 ，jemanden der Führungen für Touristen macht。 这里用了主格关联子句 ，der 代表前面的 jemanden， 用来补充描述这个人的工作内容。 Julia 问到需要符合哪些 Voraussetzungen， 这是指申请的条件。Stefan 说需要优良的。English Kenntnisse 英文能力，而且时间要 flexible， 也就是灵活弹性。 Julia 觉得很合适，她说 ：“Ich möchte arbeiten, während ich studiere。” 这里使用了 während 引导的时间子句，表示在读书时段同时工作。在德文里，这种子句的动词要放在句尾哦。 他还问了 Stundenlohn， 就是时薪。得知薪资公道后 ，Stefan 建议他立刻 sich bewerben 去申请这份工作。 Julia 准备修改他的 Unterlagen 申请文件，并写一封 Anschreiben， 也就是求职信。 最后 ，Stefan 提醒要 beilegen 附上证照。由于他已经有相关的 Erfahrung 工作经验了， 希望大家今天学会了如何看懂德文证人广告。下次见。